hängt ihr am Leben. Sie geben es brünstig für Höheres. Niemand zwang sie dazu, denn ihres Herzens Schlag ihrer Seele Gebot. Hängt ihr am Leben, sie geben es brünstig für Höheres. Niemand zwang sie dazu, denn ihres Herzens Schlag ihrer Seele Gebot. Die lange Dauer des Krieges hat zu einer allgemeinen Lockerung der strengen Auffassung über die Verwerflichkeit der zusätzlichen Versorgung der Volksgenossen geführt. Blut, du, lauf um nun verjüngt durch immer blühendere Leiber. Süß ist des Leibes Musik. Worte sind Mosaik. Das heißt, dass zwischen ihnen sich Risse ziehen, diese sind logisch gesehen Lücken. Man muss diese gemeinsten Kreaturen, die jemals den Soldatenrock der Geschichte getragen haben, dieses Gesindel, das sich aus der einstigen Zeit herübergerettet hat, abstoßen und austreiben. Ich stand teils am Fenster, teils auf der Wiese, um mir bald diesen, bald jenen Eindruck einzuprägen, wie jemand, der mit einer großen Reihe von Aufnahmen beschäftigt ist. Vielleicht, dass einer spät, wenn all dies lang vorbei, das Schreckliche versteht, die Folter und den Schrei. Die Front ruft in diesen Wochen nur nach Nachschub und Waffen und das Volk will das Letzte an die Front bringen, um die Drohung von unseren Grenzen abzuwenden. Sehr bemerkenswert ist die starke Zunahme des Interesses an allen möglichen Prophezeiungen über das weitere Kriegsgeschehen. Hellseher, Astrologen, Zigeunerinnen sowie Zahlen- und Buchstabenkabbalistik finden neuerdings wieder besonders große Verbreitung. Blut, du, lauf um nun verjüngt durch immer blühendere Leiber. Süß ist des Leibes Musik. Geschlechtsverkehr bei der Leibstandarte mit andersrassigen Frauen sei sehr häufig. Das käme schon dadurch, dass die Nachschubformation und ähnliche Verbände viele weibliche andersrassige Hilfskräfte hätten. Und es hätte sich vielfach fast die Einrichtung eines Kebsweibes herausgebildet. Dabei werde das Problem auch im Zusammenhang mit dem Problem des Paragraphen 175 gesehen. Sie hörte, wie der Todesschweiß plätscherte? Die lange Dauer des Krieges hat zu einer allgemeinen Lockerung der strengen Auffassung über die Verwerflichkeit der zusätzlichen Versorgung der Volksgenossen geführt. Es ist ja immer wieder ergreifend, gerade bei einfachen Menschen diesem Vertrauen zu begegnen. Und diese Waffe müssen wir blank erhalten wie keine andere. Wir können es nicht dadurch erreichen, dass wir möglichst lange versuchen, den Leuten Sand in die Augen zu streuen, sie mit Ausreden und Beschwichtigungen hinzuhalten, wenn sie uns fragen, mit Ausreden, die wir selbst nicht glauben. Wir pflanzen Korn und Lilien in die Asche und Efeu in den Schatten unserer Schwerter. Wir sammeln Märzgewölb ob alten Brachen. Wie ich das alles so hinschreibe, erfasst mich wieder dermaßen die Ungeheuerlichkeit dieser Dinge, dass ich meine, ich müsse aus einem bösen Traum erwachen. Es trat an uns die Frage heran, wie ist es mit den Frauen und Kindern? Ich habe mich entschlossen, auch hier eine ganz klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nämlich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten, sprich also umzubringen oder umbringen zu lassen, und die Rächer in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. Am 25. Januar 1944 wurden 250 Wehrmachtsgeneräle und Admiräle von allen Fronten im Posener Theater versammelt. Goebbels und Himmler sprachen. Dieser sagte, dass alle Juden, auch die Frauen und Kinder, ausgemerzt würden. Die Endlösung war der größte kriegsveranstalteten Zusammenkunft deutscher Generäle Grüne offenbart. Serie. Ein Teil von ihnen Grundfragen wusste seit der 1942, des dass jüdische Volkes. Bevölkerungsgruppen Hier in den besetzten Ostgebieten durch der Bevölkerung gegenüber den Feinden. Wurden. 1941 aus den laufenden waren von der Einsatzgruppe Mitte unter Nebes Führung noch nicht Juden in Sonderheit, sondern tausende russischer Frauen, Männer und Kinder erschossen worden. Hang zur Objektivität General Reinicke, und das Bestreben, aus dem Heeresfachschul- auch dem Feinde Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, über den eigenen Gegenangriff in der Normandie und die rasch dringend erforderliche Herauslösung der von den die Abwehr eingeschwachten Panzerdivisionen und den zersplitterten und verfrühten Einsatz der noch herankommenden und über die Möglichkeit des zweistimmigen Einsatzes beim eigenen Gegenangriff von Adolf, in Studien, Vertragsnotizen, das meiste schon 14 Tage alt. Hassausbrüche seien in erster Kein einziger neuer zündender Befehl dabei, außer vielleicht der Sache mit den Teilschlägen und der wendigen Feuerzusammenfassung. Zwei Tage später, das meist alle übrigen Erregungen, auch solche konfessionelle Art, wo ist die Strafe suggestive Befehlssprache von früher, die mit jedem Absatz neue Räume auffrisst, und den Oberbefehlshaber, so und so viel der Armee gewinnt in kühnem und rücksichtslosen Vorstoß zunächst den sowieso Abschnitt und damit die Voraussetzung für den Angriff der weiter nördlich antretenden Panzerkräfte. Wie können wir uns nur rechnen? Die Luftwaffe unterstützt es zu auslosen und so weiter, dass die Feldmarschallung generell aber heute die Luftwaffe Fahne aushielten. Damals genauso. General von Wittsburg schrieb der Rede mit, Hitler verglich sich mit dem Alter. Alles hier war genau jeder dasselbe. Muss gehorsam sein, sich doch in Wirklichkeit, weil ihm alles völlig anders. Damals war das auch schon alles beschissen, tun es im Eimer, selber schreibt, die Seite von Pantelleria und so weiter. Man müsste diese Beleidigung auf Steinen in Trümmer einer Stadt werfen, die dort mitverbrennen lassen. Der ganze Zug war gleichsam noch drei Verdienstungsbrüchen verschwiegen als Waffenruf. Das damit wird auch der Einsturz mit Mauern der Schädel zu tun. In der Frage der persönlichen Einstellung zu lassen. Dagegen äußerte zum Beispiel eine ausgebombte Künstlerin: Ich stand teils am Fenster, teils auf der Wiese, um mir bald diesen, bald jenen Eindruck einzuprägen, wie jemand, der mit einer großen Reihe von Aufnahmen beschäftigt ist. Dabei wäre beim Reichswirtschaftsministerium darauf hinzuweisen, dass bis heute doch enorme Mengen an Lumpen von den nicht brauchbaren Zivilsachen aus den einzelnen Aktionen in Auschwitz und anderen Lagern zur Ablieferung gelangten, und noch weiterhin zur Ablieferung kommen. Wir dürfen diesen Menschen auch nicht die geringste Andeutung machen. Und das kann man andernfalls nicht vermeiden in diesem Sauladen. Sie hörte, wie der Todesschweiß plätscherte? Die Bevölkerung schwankt zwischen der bangen Sorge, dass Schlimmes bevorsteht, und der stillen Hoffnung, dass sich plötzlich alles zu unseren Gunsten ändert. Man muss diese gemeinsten Kreaturen, die jemals den Soldatenrock der Geschichte getragen haben, dieses Gesindel, das sich aus der einstigen Zeit herübergerettet hat, abstoßen und austreiben. Sehr bemerkenswert ist die starke Zunahme des Interesses an allen möglichen Prophezeiungen über das weitere Kriegsgeschehen. Hellseher, Astrologen, Zigeunerinnen sowie Zahlen- und Buchstabenkabbalistik finden neuerdings wieder besonders große Verbreitung. Vielleicht, dass einer spät, wenn all dies lang vorbei, das Schreckliche versteht, die Folter und den Schrei, hängt ihr am Leben, sie geben es brünstig für Höheres, niemand zwang sie dazu, denn ihres Herzens Schlag, ihrer Seele Gebot. Hier kämpft die Nation um ihr Leben. Und wie das Leben des Einzelnen vom Ausgang dieses Krieges in seinem Sein oder Nichtsein abhängt, so muss er auch mit allen seinen Kräften für diesen Kampf zum Einsatz gebracht werden. Wir werden uns schlagen, wenn nötig sogar am Rhein. Das ist völlig gleichgültig. Wir werden unter allen Umständen diesen Kampf so lange führen, bis, wie Friedrich der Große gesagt hat, einer unserer verfluchten Gegner müde wird, weiterzukämpfen. Wir werden uns schlagen, wenn nötig sogar am Rhein. Das ist völlig gleichgültig. Wir werden unter allen Umständen diesen Kampf so lange führen, bis, wie Friedrich der Große gesagt hat, einer unserer verfluchten Gegner müde wird, weiterzukämpfen. Denn wenn wir diese Bänder einmal lösen würden, dann würde, davon seien Sie überzeugt, in einer Generation und in kurzer Zeit alles in seine alte Bedeutungslosigkeit zurücksinken. Vielleicht, dass einer spät, wenn all dies lang vorbei, das Schreckliche versteht, die Folter und den Schrei. Die Chefs der Einsatzgruppen entscheiden über die Exekutionsvorschläge in eigener Verantwortlichkeit und erteilen den Sonderkommandos entsprechende Weisungen. Man darf die Dinge nicht unter kleinen ich-bezogenen Gesichtspunkten betrachten, sondern muss das Gesamtgermanentum ins Auge fassen, das ja auch sein Karma hat. Blut, du, lauf um nun, verjüngt durch immer blühendere Leiber. Süß ist des Leibes Musik. 7. Februar 1944, grüne Serie. Grundfragen der Stimmung und Haltung des deutschen Volkes. Hier gefühlsmäßige Einstellung der Bevölkerung gegenüber den Feinden. Aus den laufenden Meldungen ergibt sich für die innere Einstellung der Bevölkerung zu unseren verschiedenen Gegnern die Feststellung, dass der im deutschen Wesen liegende Hang zur Objektivität und das Bestreben, auch dem Feinde Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, ist als nach Trägerin wie vor der gegeben weltanschaulichen Ausrichtung vorherrschend der gesamten Frauenarbeit im Gefühle des Abscheus, geeignet, der Verachtung und der Erbitterung. Den truppenmäßigen Einsatz erst von in neuerer Frauen Zeit Mädchen, breitet sich aufgrund des britisch-amerikanischen Luftterrors auch ein echtes Hassgefühl aus, es wird von dem jedoch nicht alle Bevölkerungskreise und Reichsteile gleichmäßig erfasst. Das Führerin-Kur steht der Reichsführung in gleicher Weise in dem Reichsarbeitsdienst zu befehlen. Auch der Reichsarbeitsdienst müsste dieses erst einziehen. Dann allerdings weist alle übrigen es Regeln würde daher auch solche Organe von einem unerbittlichen Gemüter mehr als alle Zeichen der Wehrmacht gestört und Augenblick erscheint allen die Ostfront eine neue, auf Grund. Wenn du hier durch die Richtung angegangen bist, dann hast du nur den einen Gedanken. Die Möglichkeit fehlt nur uns zu rechnen. Zusammenhängend zu erkennen, die Fragen aus dem Feind des Nasses. Aber heute nicht erwartet auch Entscheidung von Westen. Wie kann, wenn es noch eine andere Ausgabe ist, dass alle Sorgen ermordet werden? So die Entwicklung hier ist gemordet. Und zum Einziehung von Frauen und richtig über die Suche nach Richtung der Feindflieger, der Beistand Berlin in Gespräche auch darüber, wie lange Zeit der Deutsche sich diese Schießbudenfigur vom Halse zu schaffen noch brauchen wird. Zur Erd gesenkt den Schild und zerhauen das Schwert. Nackt. Die lange Dauer des Krieges hat zu einer allgemeinen Lockerung der strengen Auffassung über die Verwerflichkeit der zusätzlichen Versorgung der Volksgenossen geführt. 20. Juli 1944. In der Normandie setzte der Feind seine Angriffe im Raum östlich und südöstlich Caen mit starker Panzerartillerie und Fliegerunterstützung während des ganzen Tages fort, ohne dass ihm der erstrebte Durchbruch gelang. Nach erbitterten Kämpfen, die den ganzen Tag hindurch in Saint-Lô tobten, wurden die Trümmer der Stadt aufgegeben. Feindliche Vorstöße aus der Stadt heraus nach Süden sowie starke örtliche Angriffe der Nordamerikaner weiter nordwestlich brachen verlustreich zusammen. Das Vergeltungsfeuer auf London dauerte die ganze Nacht über an. Nordamerikanische Bomberverbände führten von Westen und Süden Terrorangriffe gegen West, Südwest und Süddeutschland. Vor allem in den Wohnbezirken der Städte München, Koblenz, Schweinfurt und Saarbrücken entstanden Schäden. Die Bevölkerung hatte Verluste. Dabei wurden durch Luftverteidigungskräfte 61 Flugzeuge zum Absturz gebracht. Charons schwarzer Nachen kann nicht nach dem anderen Ufer finden, ohne dass die lichten Horen hier ein Rosensträußchen winden. Sie hörte, wie der Todesschweiß plätscherte? Es trat an uns die Frage heran, wie ist das mit den Frauen und Kindern? Ich habe mich entschlossen, noch hier eine ganz klare Antwort zu finden. Ich hielt mich nämlich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten, sprich also umzubringen oder umbringen zu lassen und die Rächer in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen, um zunächst innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft jeder guten Anlage und jedem Volksgenossen die ungehemmte Entfaltung und jeglicher Leistung ihren vollen Lohn zu sichern. Denn am Ende können nur auf diese Weise der Bolschewismus und Kommunismus überwunden werden und das erhalten werden, wovon das Abendland abhänge, nämlich der Einzelne als Persönlichkeit. Und wenn sich diese Bänder einmal lösen würden, dann würde, davon seien Sie überzeugt, in einer Generation und in kurzer Zeit alles in seine alte Bedeutungslosigkeit zurücksinken. Es sei notwendig, die Durchsetzung des totalen Krieges nicht nur in Reden und Aufsagen ohne Aufwachung eine Hilfe heranzutragen, sondern Maßnahmen zu ergreifen. Man müsse endlich damit aufhören, mit den freiwilligen Mitarbeitern zu sehen, der Großteil unseres Volkes seine Zeit und diejenigen, die sich bisher noch nicht zum Einsatz gedeutet haben, melden sich aber keinen weiteren Abschluss. Es sei jetzt endlich an der Zeit, den Schlag zu bestimmen, was man getan wird. Zum Beispiel Reichsführer. Jeder klare Befehl wird durch ausgeführt, wenn die